Die folgenden Ereignisse beruhen auf wahren Erlebnissen von Boxcar Bertha Thompson. Radio Chiflado Presents. Hobos, rubber girls, und der New Deal. Wer kann denn da ruhig und friedlich bleiben und sich damit zufrieden geben, nur bei den Wahlen eine Stimme zu haben? Selbst heute, in diesen mörderischen Zeiten der Wirtschaftskrise, führt all das Chaos zu nichts anderem, als dass die Reichen noch reicher werden und mächtiger und rücksichtsloser, und die Masse der Armen wird unterwürfiger und findet sich der Not gehorchend mit einem immer ärmlicher werdenden Leben ab. Diese ach so vertrauten Worte, sie finden sich in den vor 15 Jahren erschienenen Aufzeichnungen von Boxcar Bertha Thompson, die zwischen dem Ersten Weltkrieg und den 30er Jahren ein anderes Amerika beschreiben. Ein Amerika voller Revolten und Rebellionen, aber auch der Angst davor und den brutalen Antworten darauf. Berthas Großvater, Moses Thompson, kämpfte mit John Brown in der Sklavenbefreiung. Ihre Mutter, Anarchistin, die entlang der Eisenbahnlinien in Baustellencamps als Köchin arbeitete. Güterwaggons, Boxcars, waren Berthas erste Spielplätze. Die Kinder nannten mich Boxcar Bertha und dabei ist es geblieben. Bertha war 11, als 1917 die USA in den Ersten Weltkrieg eintritt. Die anarchistischen Kreise ihrer Mutter organisierten Friedenskundgebungen. Bertha zieht mit ihrer Mutter währenddessen in eine Kooperative. Der Anarchismus in den USA war in dieser Zeit zum einen der Individualanarchismus eines Henry David Thoreau oder Benjamin Tucker, aber auch der Anarcho-Kommunismus eines Johann Most oder Emma Goldman, wobei die Übergänge in die direkten Aktionen durch Propaganda der Tat da oft fließend waren. Hier sei auch Luigi Galliani zu nennen, der die Broschüre Subversive Chronik herausgab. 8 Seiten Religions- und Kapitalismuskritik, aber auch Anleitung zur Herstellung von Bomben. Eine Gruppe mit Namen, die Freunde Galliani, die sogenannten Gallianisten, wurden dann auch verdächtigt, 1920 einen Bombenanschlag in der Wall Street durchgeführt zu haben. Berthas Kreise waren kleine, locker miteinander in Verbindung stehende, temporäre autonome Zonen, Kooperativen und Landkommunen. Hier lernte Bertha Steno und Schreibmaschine mit 61 anderen Kindern. In einer alten Scheune lesen sie Werke von William Morris und Oscar Wilde, hören von der Ausbeutung im Kapitalismus. Berthas Neugierde und Unruhe aber treibt sie auf die Wanderschaft. Wohin willst du? Weiß nicht. Sie wird ein Hobo, eine Schwester der Straße. Wir alle reisten natürlich ohne was zu bezahlen. Die Eisenbahn bestahl die Arbeiter. Also bestahlen wir die Eisenbahn. Eine große Rolle dabei spielten die besitzlosen Wanderarbeiter, die Millionen von Heimatlosen, die in den Güterzügen von einer Industriestadt in die andere zogen. Die meisten von ihnen Männer, die sich in Bergwerken, Holzfällerlagern oder Gemüsefeldern verkauften. Sie bauten Eisenbahnen, brachen Mineralien aus den Bergen oder pflügten die Felder. Organisiert waren die meisten von ihnen in der Industrial Workers of the World, die ihnen Schutz und Solidarität ermöglichte. Durch diese Organisation gelang es vielen Hobos, gefahrlos durch das Land zu fahren. Nach einigen klaren Worten wurde der Mitgliedsausweis der IWW als Fahrkarte akzeptiert. Die IWW repräsentierte einen eigenständigen Weg in der Geschichte der nordamerikanischen Arbeiterbewegung und blickt auf eine lange, lebendige Geschichte zurück. Gegründet 1905, spielte sie bis 1923 die entscheidende Rolle bei zahllosen spektakulären Streiks. Sie sah und sieht sich als die One Big Union und hatte immer Elemente des Anarchismus und des revolutionären Syndikalismus. Jones, Tuesday comes and Tuesday goes. Tell me where the spirit goes. Neben Mother Jones und Big Bill Haywood wurde vor allem Joe Hill bekannt, ein Agitator und Folksänger, der 1915 in Salt Lake City durch ein konstruiertes Justizurteil vom Staat hingerichtet wurde. Von ihm stammen viele der Folksongs, die im Songbook der IWW zusammengefasst sind. Weitere bekannte Mitglieder, Emma Goldman und Sam Dolgoff, denen wir unter anderem als Autor des Buches Leuchtfeuer in der Karibik, eine libertäre Betrachtung der kubanischen Revolution, kennen. Die IWW setzte sich im Gegensatz zu den anderen Gewerkschaften auch für die Immigranten ein. Zeitschriften in den verschiedensten Sprachen wurden herausgegeben. Auch bei den schwarzen Arbeitern war die IWW aktiv. Mit dem Slogan No Race, No Creed, No Color wurde bis in den tiefen Süden hinein propagiert. Huren und Nicker, mein Gott, das ist ein netter Umgang für einen Gewerkschaftsmann. Ja, kann sein. I might forget that glorious land above the sky. Don't you cry, don't you cry. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead, I never died, said he. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years. He wrote a song dedicated to me that was called The Rebel Girl. And that song, I hope you do hear sometime. It may not be the best of words or the best of music, but it came from the heart, and it was certainly so treasured. Die weit verbreitete Ansicht der größeren Gewerkschaftsverbände, Frauen lassen sich nicht organisieren und streiken nicht, widerlegten die Frauen selber auf vielfältige und eindrückliche Weise, war schon in den Jahren zuvor die gefährlichste Frau Amerikas, Mother Jones, mehrmals festgenommen und wochenlang inhaftiert worden, so waren es nun die Frauen, die Rebel Girls, wie Queen Silver oder Elizabeth Gurley Flynn, die Ortsgruppen leiteten und Kampagnen initiierten. Oscar Werther beschreibt in ihren Aufzeichnungen eine Begegnung mit Lucy Parsons, Anarcho-Kommunistin und Witwe von Albert Parsons, der 1887 mit 7 anderen Anarchisten gehängt worden war. Ihre Haut war olivenfarben wie bei einer Mexikanerin. Später erfuhr ich, dass ihr Vater rein rassiger Indianer gewesen war. Das war ungeheuer aufregend für mich, wenn sie reden verlas. Reden, die die Anarchisten von Chicago damals vor Gericht gehalten hatten. Diese Treffen fanden oft in den sogenannten Hobo-Universitäten statt. In gemieteten alten Ställen sprachen Professoren und Arbeiterführerinnen. Radikale Denker diskutierten, Schauspieler traten auf, Schriftsteller lasen aus ihren Werken. Die Geschichte von Boxcar Werther ist auch eine Geschichte von Frauen. Frauen von unten in das Elend gezwungen und Frauen, die sich weigerten, ein bürgerliches Leben zu führen. Ich stellte fest, dass eine ganze Armee von Frauen auf die Reise gegangen war. Junge Frauen größtenteils viel zu unruhig und zu neugierig, als dass sie lange an einem Ort bleiben konnten. Für mich ein Sinnbild der Freiheit. Bücher, Reisen und freie Wahl der Partner und Hass auf den Kapitalismus. With the Rebel. Das Jahr 1919 gehört zu den militantesten in der Geschichte der amerikanischen Arbeiterbewegung. Über 4 Millionen befanden sich in über 3000 Streiks das ganze Jahr über in Aufruhr. Die Lebenshaltungskosten waren in den letzten Jahren um 112% gestiegen und konnten durch die immer geringer werdenden Löhne nicht mehr aufgefangen werden. Am schlimmsten traf es die schwarzen Arbeiter. Waren sie die ersten, die entlassen wurden? Wurden sie dazu noch in überfüllten, elendigen Unterkünften zusammengepfercht, für die sie auch noch viel zahlen mussten? Brachen sie aus? Versuchten sie ihr Leben zu verändern? Wurden sie regelmäßig Opfer von Angriffen durch Straßenterror oder Lynchjustiz des Clan? Viele Frauen mit Kindern auf dem Arm sind zu sehen. Das gesunde Vergnügen erreicht seinen Höhepunkt, als das Benzin den an einen Pfahl gefesselten L. Persons tauft und die Flammen ihm die ersten Schreie entlocken. Wenig später zieht sich das Publikum geordnet zurück, wobei man sich darüber beschwert, dass diese Dinge nur so kurz dauern. Einige stochen auf der Suche nach dem einen oder anderen Souvenirknochen in der Asche. Von Mai bis September gab es verschärft rassistische Krawalle und Morde. Aber hier wehrten sich die Überfallenen zum ersten Mal, schlugen zurück. Like men we'll face the murderous cowardly pack. Pressed to the wall, dying, but fighting back. Zusammen stehen wir dem mörderischen, feigen Pack gegenüber. Gedrückt zur Wand, sterben zwar, aber zurückschlagend. Am 29. Oktober 1929 brach der Aktienmarkt zusammen. Fast 6000 Banken waren zahlungsunfähig. Massenentlassungen, Lohnkürzungen. Die Zahl der Arbeitslosen stieg von 3 Millionen im Jahre 1930 auf 15 Millionen 1933. Die Arbeitsbedingungen verschlechterten sich vor allem für die Frauen. Erkämpfte Verbesserungen wurden von den Unternehmern offen missachtet. Vor allem Arbeiterinnen mexikanischer Herkunft und schwarze Frauen arbeiteten von 5 Uhr morgens bis abends um 5:30, um 5 Cent zu verdienen, unsere Körper vom Hunger ausgehöhlt. Es ist, wie der Dichter Langston Hughes sagt, die Depression holte alle 1 oder 2 Sprossen von der Leiter runter. Und wir Schwarze hatten vorher nur 1 oder 2 geschafft. Ich bin eine schwarze Arbeiterin, die schon alle Arbeiten gemacht hat, die schmutzigsten und schwersten. Nun sagt mir der Boss, ich kann gehen. Weiße Frauen machen nun die Arbeit. 1932 erhielt nur ein Viertel der Erwerbslosen irgendeine Form von Unterstützung. Nun taten sich schwarze und weiße Erwerbslose zusammen und organisierten sich in den sogenannten Arbeitslosenräten. Mit der Losung Verhungern oder Kämpfen wurde am 6. März 1930 zum ersten Mal zu einem Hungermarsch aufgerufen. Ich kam auf die Michigan Avenue und geriet in einen Hungermarsch. Was für ein Anblick. Meilen und Abermeilen von Menschen, 20, 25 nebeneinander. Sie trugen Spruchbänder, ließen ihre Forderungen in Sprechchören laut werden. Sie sangen, sie marschierten vorbei mit einem fest entschlossenen Gesicht. Die zerschlissenen Kleider hingen wie Lumpen an ihnen. Es waren Frauen darunter, mehr als die Hälfte waren Frauen. Alte, junge, kräftige und solche, die nur noch krochen. Sie zogen in einem endlosen Strom vorüber, ein düster grauer Streifen. Und auf den Bürgersteigen, auf der Straße, ich mittendrin. Sie marschierten und marschierten, bis ich überwältigt war von einem unbestimmten, aber unmissverständlichen und erregenden Gefühl der eigenen Macht. Doch die Regierung reagierte sofort. Nur noch Kommunisten und Nigger. Demonstranten und Unbeteiligte wurden von berittenen Polizisten geschlagen und gestoßen, niedergeknüppelt oder zu Boden geworfen. Frauen mit Totschlägern ins Gesicht geschlagen. Als sie am Boden lagen, wurden sie getreten, als sie versuchten, sich aufzurichten, bespuckt, als kommunistische Hure angeschrien, verprügelt. Weitere Hungermärsche fanden im Dezember 1931 und 1932 statt. Nach der Wahl von Roosevelt zum Präsidenten versuchte das Konjunkturprogramm New Deal einen Umbruch in der amerikanischen Wirtschaft. Dieses massive Eingreifen des Staates in die Wirtschaft erscheint zurzeit wieder sehr vertraut. So wird in den USA mit Beginn der Obama-Ära schon von einem New Deal gesprochen. Damals allerdings gab es ziemlich schnell Stimmen, die von einem Shit Deal redeten. Die gesetzlich verankerten Regelungen mussten immer wieder aufs Neue gegen die Unternehmer und die von ihnen beeinflussten Gerichte verteidigt werden. So wurde das NIRA, das nationale Gesetz zum industriellen Aufschwung, sozusagen das Konjunkturprogramm, zum einen im Wesentlichen durch den obersten Gerichtshof als verfassungswidrig eingeschätzt, zum anderen zwang es die Arbeiterinnen und Arbeiter in unternehmerfreundliche Gewerkschaften, wie zum Beispiel die amerikanische Arbeiterföderation AFL, deren Aufgabe es war, eine wirkliche revolutionäre Arbeiterbewegung zu verhindern. Weak and a back that's strong. You load 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. Die Streiks in dieser Zeit führten jedoch zu einer Reihe von qualitativen und quantitativen Veränderungen. 1934 nahm die Streikwelle und deren Militanz zu. Die größte Aktion war der Streik von 450.000 Textilarbeiterinnen und Arbeitern, in dessen Verlauf 16 Streikposten getötet wurden. In den nächsten 4 Jahren wurden bei weiteren Auseinandersetzungen etwa 100 Arbeiterinnen und Arbeiter umgebracht. Insgesamt 15 Jahre reiste Boxcar Bertha mit den Güterwaggons kreuz und quer. Eine von 300.000 Frauen. Danach arbeitete sie mit Gleichgesinnten bei einem Hobotreffen Vorschläge für bessere Lebensbedingungen für eben diese Frauen aus. Jedes Rathaus sollte für die reisenden Frauen Räumlichkeiten bereithalten. Es sollte eine Küche geben und auch eine Bibliothek mit Büchern und Zeitschriften, speziell für Frauen. Und es sollte eine Beraterin geben in Fragen der Geldnot, der Liebe und der Schwangerschaft. Der revolutionäre Arzt und ehemalige Gefährte von Emma Goldman, Ben Reitmann, schreibt ihr Leben auf. Ein Leben auch und vor allem der weiblichen Hobos, der Frauen aus der Unterschicht. Und die radikalen Frauen, die nicht nur von einer besseren Welt träumten. Zum Teufel mit dieser Gesellschaft. Wir müssen sie irgendwie zerstören. Wenn wir Diebe, Huren, Kriecher und Sklavinnen werden müssen, nur um zu überleben. Die einzige Hoffnung, die ich noch sehe, liegt darin, dass wir uns alle weigern, dieses Los zu akzeptieren. Das war die erste Episode zum Anarchismus in den USA. Fortsetzung folgt.